1. Die sind die Wert von Amos, einem Schafzachter aus Tekoa, der Visionen über Israel empfing, waren Juja König von Judah und Jerobim, der Sohn des Joes, König von Israel waren, genorsway ja vor dem großen Erd Beben. 2. Erklart, dass der Herr von Berg Zion herabraft und sein Stimm aus Jerusalem erschallen last, woraufhin die Weidflaschen der Herten vertrocknen und sogar der Gipfel des Karmel verdort. 3. Der Herr verkündet, dass die Strafe für die zahlreichen Verbrechen von Damaskus nicht zurücknehmen wird, dasi die Bewohner von Gilead mit Eisen und Dreschlitten grausam misshandelt haben. 4. Aus diesem Grund wird ein Verzehrens für gegen das Haus Hesael senden, welch die befestigten Palast von Ben-Hadad vollständig vernichten soll. 5. A word die Verti die Gangsanligen von Damaskus Sestoren, die Herrscher aus dem Tal Oren soe aus Betiden entfernen und das Volk der Aramäer in die Verbannung Natka schicken. 6. Der Herr betont, dass Gaza aufgrund ihrer Wiederholten Vergehen nicht verschonen word, weil sie ganz Bevölkerungsgruppen verschleppt haben, sie als Sklaven und Edom ausgeliefen. 7. Die Schalb word für gegen die Mauern von Gaza schluden. Damit dessen Festungen und Palast durch die Flammen zerstört werden. 8. A word die Bewohner von Ashdod vernichten, den Herrscher von Ashkelon absetzen und sein Markt gegen Ekron wenden, bis auch der Letz Rest der Feiliste untergegangen ist. 9. Der Herr erklärt, dass Tyrus wegen seiner Fortwährend und Sunden bestrafen wird, dasi Jeffanginen Edom verkauften und debi den bestehenden Bruderlichen Bund missakteten. 10. Infolgedessen word ein Führer gegen die Mauern von Tyrus senden, welst die Prachtvollen Palast der Stad restlos verzehren word. 11. Der Herr word Edom nicht von der Strafe befreien, weil sie ihr eigenen verwandten unerbittlich mit dem Schwert verfolgten, jegliches Mitgefühl unterdrückten und ihren Zorn dauerhaft aufrechte hielten. 12. Darum word ein Führer gegen die Region Teamen schicken, das sogar die starken Festungen von Bosra vernichten word. 13. Der Herr verkündet das Urteil über die Ammoniter, dasie in Gilead Schwanger Frauen grausam ermordeten, noem eigenes Territorium gewaltsam zu vergrößern. 14. A word die Mauern von Rabba in Brand setzen, warend Kriegsschreiem Tag der Schlacht Ertnen und ein gewaltigestem Tag des Unwetters Tod. 15. Schließlich word a König zusammen mit seinen Priestern und Führenden beamten in die Gefangenschaft sie hen müssen, wie es der Herr beschlossen hat.